Angesichts der offenkundigen Brutalität des iranischen Regimes wurde Präsident Obama deutlicher als bisher. The United States and the international community have been appalled. Die USA und die internationale Gemeinschaft sind erschüttert und entsetzt angesichts der Drohungen, Misshandlungen und Gefangennahmen der letzten Tage. I strongly condemn these unjust actions. Ich verurteile diese Handlungen auf das Schärfste und trauere mit allen Amerikanern um jedes Opfer. Each and every innocent life that is lost. Barack Obama wehrte sich gegen, wie er sagte, Versuche der iranischen Regierung, den Westen für die Proteste gegen die Wahlen verantwortlich zu machen. These accusations are patently false. Diese Vorwürfe sind gänzlich falsch. Die alte Taktik, andere Länder als Sündenböcke zu nutzen, wird im Iran nicht funktionieren. Other countries won't work anymore in Iran. Auch auf mehrfaches Nachfragen der Journalisten verteidigte der Präsident seine Stellungnahmen seit Schließung der Wahllokale. Er habe zunächst Zweifel an den Wahlen selbst geäußert, doch es sei nicht Sache der USA gewesen, das Ergebnis zu bewerten. Vor Ausbruch der Gewalt habe er diese als inakzeptabel verurteilt. Seine Rolle als Präsident sei jedoch eine andere als die von Journalisten oder auch Kongressabgeordneten. My role has been to say, the United States not going to be a... Ich musste verhindern, dass die iranische Regierung die Schuld für das, was sich in den Straßen von Teheran zugetragen hat, der CIA oder dem Weißen Haus anlasten konnte. On the CIA or on the White House. Mit Blick auf die Zukunft unterstrich der amerikanische Präsident das Angebot der internationalen Gemeinschaft an den Iran. Es gebe einen Weg für Teheran, unter Wahrung der eigenen Souveränität, der eigenen Kultur und Traditionen auf die Staatengemeinschaft zuzugehen. Er hoffe, dass das Regime dies erkenne. Noch ist es nicht zu spät, so Barack Obama wörtlich. Es sei zu früh, Konsequenzen zu ziehen, sagte der Präsident mehrfach. We don't know yet how this thing is going to play out. I know everybody here is on a 24-hour news cycle. I'm not. Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, so Obama zu den Journalisten. Ich weiß, Sie brauchen ständig neue Schlagzeilen, ich nicht.